Heute habe ich die Ehre und das große Vergnügen, im Verein mit den Vertretern Deutschlands und Irlands, ihre Landsleute, Kapitän Köhl, Baron Hörnfeld und Major Fitzmaurice, bei ihrer triumphalen Rückkehr von einem einzig dastehenden und glorreichen Sieger der Lüfte zu begrüßen. Das, was wir von hier aus in aller Stille unternommen haben, ist ausgeklungen in einem großen Willkommen, in einer großen Begeisterung der Nationen der Welt. Wir bringen Ihnen hier in allererster Linie aus dem großen, mächtigen, neuen Kontinent Amerika, ganz besonders von dem großen amerikanischen Volk, die Grüße und von all unseren Liebesstammenbrüdern heiße, heiße Grüße in die alte Heimat. Möge die Brücke durch die Luft deren Pfeiler in Irland liegt und von diesem Irland, von dem ich ihn hier seinen besten Piloten, Herrn Major Fitzmaurice, vorstellen darf.